Grüß dich, mein lieber Peter. Wir sind am Nachmittag vor der Aufzeichnung unseres Podcastes. Und moderne Podcasts machen es so, dass sie immer über ihre Gefühle reden, bevor es dann passiert. Deswegen wäre mir ganz wichtig, auch von dir zu hören, ob du dich eher auf unsere Folge freust oder ob du angespannt bist, weil ich freue mich sehr auf dich. Liebe Grüße, dein Jean-Paul. Bitte keine Sprachnachrichten, du Hurensohn. Hallo und herzlich willkommen auf X, ehemals Twitter. X, ehemals Twitter. Ja. Das ist deine Begrüßung. Das ist meine Begrüßung, ja. Es ist mir letztens noch aufgefallen, also heute Morgen noch im Morgenmagazin. Ist dir jetzt aufgefallen, dass es in X umbenannt wurde? Nein, das ist jetzt noch immer gesagt worden. Guten Morgen, Jean-Paul, guten Morgen. Wann hat Elon Musk diesen Scheißladen gekauft und zu einem antisemitischen Scheißladen gemacht? Und trotzdem sagt man immer noch X, ehemals Twitter, weil der Name halt auch einfach scheiße ist. So. Also, ja, der ist echt scheiße. Ja, auf X und dann alle so, okay. Vielleicht auch in Deutschland auf X heißt halt auch was anderes. Nee, auf E heißt es, glaube ich. Egal. Hallo, willkommen im Schaumbad. Ah ja, stimmt, wir sind ja Schaumbad, wir sind ja X. Hallo, willkommen im Schaumbad, ehemals Twitter. Früher hießen wir ja Twitter, jetzt heißen wir das Schaumbad. Genau. Schön, dass ihr da seid. Wir wurden gekauft von einem verrückten, durchgeknallten Milliardär-Arschloch. Ja. Und heißen jetzt das Schaumbad. Genau. Vorher X. Und seitdem sind wir nicht mehr antisemitisch. Genau. Ja. Wir trinken besonders bekömmliches Bier aus Böblingen. Musst du das, oder wolltest du die Bs machen? Ich wollte die Alliteration. Ich liebe Bs. Ballern. Ich will auch nicht X genannt werden, sondern B. B. Wir sind ja. B. Das, B. Das Bad. Das Bad. Bad. Ja. Wenn uns ein Milliardär kauft, will ich, dass wir das Bad heißen. Das Bad. Bad. Ja. Bad. Besonders bekömmliche Biere aus Böblingen. Wir befinden uns in einer besonderen Folge. Wir machen ja nie einen Jahresrückblick. Doch, Jahresrückblick 2023. Was für ein tolles Jahr. Ein Scheißjahr. Sondergleichen. Noch einen zweiten Krieg dazu gekommen. Neben den ganzen Kriegen, die ja bei uns wenig Beachtung haben. So. Jugoslawien. Ja, genau der. Ist der noch dran? Nee, ich weiß nicht. In Kroatien im Urlaub. Nee, würde ich nicht sagen. Aber trotzdem, war ein Scheißjahr. War es ein Scheißjahr? Ja, würde ich sagen. Ich fand's, aber war es wirklich beschissener als sonst oder ist es die Wahrnehmung? Es auch unter anderem die Wahrnehmung, ja, natürlich. Aber so ein Kollektiv als Scheißer wahrgenommen, zeitgleich habe ich gemerkt, dass es den meisten Leuten gar nicht schlechter geht. Ja, aber es hat man über jedes, also 2020, weiß noch, wie da alle rumgeheult haben, 2020, ja, genau. Fuck 2020. Aber so 1999, als wir in Millennium reingegangen sind, da waren wir noch richtig guter Dinge. Nee, ist auch voll nervig, da war. Y2K hatten wir da Angst vor. Dass ja, die PCs genau. Alle abstürzen. Ja. I love you Virus. Ja, der hat auch. AOL.com, hashkiffer@AOL.com hat auch eine I love you. Hast du bekommen damals? Ich hieß hashkiffer@AOL.com. Das hast du hier schon mal, deswegen muss ich nachfragen, war das deine E-Mail? Aber die neuen Hörer und Hörerinnen wissen das noch nicht. Aber meine war damals auch eine AOL-Adresse. Aber Lulu Records. Lulu. Oder L-O-O? L-O-O. Benannt nach dem Duft von Ralphs Katze aus den Simpsons. Der hat nämlich immer gesagt, meine Katze riecht nach Lulu, also Pipi. Hm. Und so habe ich mein Record-Label damals genannt. Ich habe nur einen Sampler rausgebracht. Immerhin. Naja. Du, wo ich aber eigentlich hin wollte, wir machen nie einen Jahresrückblick, aber wir haben unsere berühmte Zwischen-den-Jahren-Folge und nehmen am 29. auf. Nur diesmal sind wir ganz so relaxed, weil wir beide heute noch gerödelt haben. Ja, ja. Beruflich gerödelt. Geackert wie ein Pferd. Genau. Trotzdem sind wir aber doch so guter Dinge, weil die Zeit eine besondere ist, weil alle anderen frei haben, fühlt sich alles ein bisschen besser an. Ja, ist super. Ja, also genau. Ich bin ja in einem Großraumbüro, wir sind sonst so 64 Leute auf dem Stockwerk und heute waren wir zu dritt. Oh, siehst du. Ja, siehst du. Und ich habe gedacht, weil unsere letzte Folge des Jahres ist, hauen wir heute nochmal, ich habe richtig was vorbereitet. Wir hauen nochmal heute als Dank an die HörerInnen richtig einen raus. Und zwar habe ich unsere beliebte Rubrik der Dinge, hässliche die aus Körperöffnung kommen. Die hättest du vorbereiten müssen. Ach, Mist. Obwohl, können wir auch noch drüber reden. Mir ist nämlich auch noch was aufgefallen mit, also werde ich, glaube ich, ein sehr deutsches Phänomen. Ich mache mal sofort eine, dann machen wir heute auch noch Dinge, die aus Körperöffnungen kommen, aber ohne den Teaser, weil den müssen wir, den suchen. Abbinder. Aber wir können drüber reden. Stuhltagebuch. Ja, würde ich gerne mal drüber reden. Ja. Genau, dann habe ich den hässlichen Plural dabei. Ich habe einen Thomas Müller dabei. Boah, du hast ja wirklich alles mitgebracht. Ich habe alles, was uns Tiere, so auszeichnet. Hast du Tiere dabei? Tiere habe ich nicht dabei. Ah. Aber unsere, also man muss ja sagen, in den letzten zwei Jahren der hässliche Plural und Thomas Müller, die Rubriken sind unsere großen Showrunner geworden. Ja. Und aber, dann haben wir noch, und das ist die beste Sache, die großen drei. Die großen drei, und ihr wisst, welche großen drei es sind am Jahresende. Nämlich, wir töten Menschen. Vermutlich töten wir Menschen. Also wir tippen auf deren Tod. Genau. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ganz spielerisch. Und letzter großer Teaser. Ich werde heute am Ende der Folge noch den Wohnort eines deutschen Witzbildzeichners leaken. Du wirst ihn doxen. Doxen. Da haben wir eben drüber geredet. So sagen die Influencer, wenn sie zu private Informationen über andere Influencer rauslassen. Nee, wenn, glaube ich, irgendwelche Menschen, müssen nicht mal Influencer, also Fans, Follower, okay, wenn die die Adresse von jemandem leaken, nennt man das Doxen. Und weißt du, wo ich das gelernt habe? Bei Google Docs. Nein, im Tatort. Im Tatort, ich hab, okay. Ich habe gestern Tatort geguckt, warum auch immer. Hat sich so ergeben. War ziemlich scheiße, aber da wurde die Adresse von irgendeiner Streamerin gedoxt. Okay, krass. Das war, ja. Aber ich habe das Wort Doxen gelernt. Ja, cool. Danke Tatort. Andere Podcasts sagen auch gerne mal, sie müssen noch Hausmeisterliches abhaken. Also so Sachen, die einfach in der Kommunikation mit den Hörerinnen und Hörern passieren. Hausmeisterliches. Hausmeisterliches. Okay. In dem Podcast erledigen. Müssen wir heute auch. Administration und Verwaltung. Genau. Wir haben Gewinner unseres Nagelclipper-Gewinnspiels. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch. André Forever heißt er, glaube ich. André oder so. Forever. Wäre ganz nett, wenn du uns einen frankierten Briefumschlag, nee, Quatsch. Wir machen dir noch ein Echtheitszertifikat fertig, dass er wirklich der benutzte Nagelclipper von Peter ist. Das heißt, ich werde einen nochmal benutzen. Fußnagel von mir mit. Genau, den kleben wir wahrscheinlich auf so ein Dokument. Und dann die Sache, also lassen wir dir den, da sind wir recht langsam, aber in den nächsten ein bis zwei Monaten bist du. Ein bis zwei Monaten kriegen wir hin. Also. Ja. Bist du glücklicher Gewinner und neuer Nutzer eines benutzten Nagelclippers von Peter aus seinem DM-Kette Adventskalender. DMK Adventskalender. Vielleicht finden wir auch noch was Kleines, was auch recht flach ist, dann legen wir dir noch ein Bartöl dazu. Nee, das so. Bartshampoo ist schon jemand Bärtigem versprochen. Okay. Weil ich glaube, Egon Forever hat nicht so einen Bart wie die Person, den ich den versprochen habe. Okay. Nämlich meiner Mutter. Ist deine Mutter der Nikolaus? Nein. Okay, cool. Also Hausmeisterliches abgehakt. Aber hatten wir darüber gesprochen, dass ich den schon benutzt hatte? Also weiß die Person das, diesen Nagelknipser? Ja, wir haben im Podcast darüber gesprochen, ja, ja, wenn du schon benutzt hast. Und genau, dann haben wir den verlost und dann hat er unseren Instruktionen folgend auch ein Bild von 2019 kommentiert mit "Ich hätte ihn gerne". Juni 2019. Hat sich ungefähr sehr gut dran gehalten. Ja. Nicht schlecht. Also herzlichen Glückwunsch, André Forever. Irgendwie so. Krieg und Forever. Ja, irgend sowas. Krieg Forever. Krieg Forever. Krieg Forever, ja. Ja, super, super Motto für 2024. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Krieg Peter. Forever. Super. Ganz toll. Nein, das ist doch sein Name. Ja, hast du auch noch was außer den großen Dreien vorbereitet? Wahrscheinlich nicht, weil du dachtest, wir machen zwischen den Jahren. Ja, ich habe ganz viel. Ich habe Waschtipps. Waschtipps? Waschtipps. Mein Aufzug ist gerade wieder kaputt. Ich bin gerade im. Wieso gerade wieder? Die letzten Zeit, als ich versucht habe, dich zu besuchen. Er ist immer kaputt. Ich war dich, du hast es vielleicht gemerkt, seit 4,5 Monaten nicht besuchen, weil dein Aufzug immer. Also ich komme dann vorbei, dann klingel ich unten und dann stehst du an deiner Tür im 28. Stock. Deshalb ist der Sound auch immer so scheiße, weil wir im Treppenhaus machen müssen, weil du es nicht ganz hoch schaffst. Ja, eben. Aber jetzt. Ach, Frau Wipperschmüpper. Kein Mensch heißt Wipperschmüpper. Doch, doch. Ja. Naja, gut. Irgendjemand wird so heißen. Ja. Aber also, besserer Tarnname noch als Paolo Pinkel. Ja. Und es wird noch aufgelöst. Ich meine, ihr habt diese ganze Geschichte zu diesem Adventskalender. Oh, Badventskalender nenne ich ja auch. Mitbekommen. War sehr aber viel für den Puder. Was war der Stand? Ich glaube, der 22. Dezember oder 21. Ihr wisst noch nicht, was am 24. drin war. Oh, du das werde ich jetzt heute auflösen, nicht jetzt. Wir werden noch irgendwelchen fadenscheinigen Unsinn reden, bis ich es auflöse. Nee, ich würde sagen, wir haben heute so viel zum Abhaken, da können wir richtig abhaken. Fangen wir einfach an mit dem, ich habe nämlich gemerkt, dass wir einen sehr schönen Bogen ziehen können. Wir können vom Stuhltagebuch zu deinen Waschtipps gehen. Das ist auch die logische Folge eigentlich. Ich habe auch gar nicht so viel zum Stuhltagebuch. Dann außer, bitte. Ich glaube, das ist ein sehr deutsches Phänomen, dass Menschen überhaupt ein Stuhltagebuch haben. Also ich sage jetzt keinen Namen, aber ich kenne eine Person. Du kennst Menschen, ja. Also einen Freund. Einen Menschen. In unserem Alter, der Stuhltagebuch führt. Und ich habe noch nie rausbekommen, warum er das tut. Ich glaube, er macht das einfach nur, um zu provozieren. Führt er das öffentlich? Also wie ja, er hat auf seiner Toilette liegen halt. Einfach direkt so bei der Toilette. Ah, okay. Das heißt also, du bist bei ihm oder ihr manchmal zu Gast. Es ist ein männlicher Vertreter. Ja, du bist bei ihm manchmal zu Gast und kannst es, während du auf der Toilette sitzt, lesen. Kann ich nachgucken, wie. Und wie sieht sowas aus? Weil ich kenn das gar nicht. Na, tatsächlich. Du legst dir einfach ein Büchlein rein und schreibst das Datum rein und wie oft du an dem Tag warst und welche Konsistenz dein Stuhl hatte. Also wie genau? Konsistenz, also Farbe. Also bei ihm drin, ich habe mir da davor und danach die Hände gewaschen. aber bei ihm steht zum Beispiel dann einfach wie so ein Kalender letztendlich. Und dann steht immer, wie häufig er war und welche Konsistenz und Farbe. Und das in ausgeschriebenen Sätzen, Subjekt, Prädikat, Objekt, nee, das, Geruch. Es ist nicht so, dass er noch einen Erlebnisbericht daraus schreibt, sondern einfach nur Stichwörter. Weich, fest, dunkelbraun. Fest, dunkelbraun, ja. Viel, wenig, sowas. Aber jetzt genau. Nicht so. Der Stuhl, der aus meinem Analloch kam, fuhr langsam aus der Properze, fiel platschend ab und so weiter. Trichterte und bolzte. Wuselig mir in den Mahlstrom der Spülung. Der Schmodderschmand schmierte sich um die unteren Kanten der Brille. Ja, so ungefähr. Also obwohl, so würde ich es schreiben auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, wir haben ja mal den Wurstschlitten erfunden. Ist ja unsere Erfindung. Der Wurstschlitten. Und deswegen, also ja, also du würdest auch nicht so ein Stuhltagebuch führen. Also aus medizinischen Gründen vielleicht. Ich denke, ich werde morgen damit anfangen. Okay. Ich sehe den Sinn noch nicht so ganz drin. Weil ich bin auch ein, also ich meine, mein Stuhlgang, ich hasse Menschen, die sagen, ich bin auch ein bla bla bla. Ich bin auch einer, der Stuhlgang hat. Nee, ich bin auch jemand, der es ordentlich braucht. Ich bin auch jemand, der gerne das Salz oben drauf macht, statt unten drauf. Bla, irgend sowas. Ich bin auch jemand. Menschen, die Sätze mit ich bin auch jemand anfangen, sind Wichser. Egal, aber ich bin auch jemand, der sehr unterschiedlichen Stuhlgang hat. Ich denke, mein Stuhltagebuch wäre sehr aufregend. Wäre spannend. Könntest du dann wahrscheinlich, wer bringt braune Scheiße raus? Der Kopfverlag. Könntest du da rausbringen? Das habe ich nur jetzt vorbereitet und er war auch ganz so gut. Aber egal. Wer produziert so viel Scheiße wie Kaffee und Kippen? Der Kopfverlag. Das ist auch gut. Und mit der Bild-Zeitung kann Dieter man sich Bohlen. Den Po abwischen. Genau. Nee, weil ich bin ja so ein Mensch. Du bist ein spannender Stuhler. Ich bin so ein Mensch. Du bist so ein Mensch, der ein spannender Stuhler mein ist. Mein Stuhltagebuch wäre aufregend. Cool. Ich glaube, bei vielen wäre es nicht so aufregend, bei mir wäre es aufregend. Okay, cool. Ich kann von einem Stuhl erzählen, den ich vorgestern hatte. Darf ich? Kannst du gerne machen. Oder gestern. Wir sind in der Rubrik Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Ah ja, stimmt, ja. So hat man eigentlich auch, so war der Abbinder ja einfach. Ja, der war, Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Nee, erst war da ein Beat. Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Okay, jetzt sind wir mittendrin. Dann erzähl von deinem spannenden Stuhlgang. Ich bin ja ein Heimscheißer. Ich bin ja so ein Typ, der nur zu Hause scheißen kann. Ja, und ich war 4 Tage verreist. Mache ich regelmäßig zu Jesus Geburtstag. Mhm. Verreise ich immer zu engeren Verwandten. Mhm. Und dadurch, dass ich ja so ein Mensch bin, der Heimscheißer ist, sammelt sich dann der Kot Reise 4 Tage. Das ist schon biologisch sehr ist bedenklich, spannend. Bedenklich eher. Ich würde sagen spannend. Nein, bedenklich. Ist bedenklich ist das bessere Wort. Das psychisch dann. Oder hast du... Nö, ist mein Körper, also ich hinterfrage das auch nicht. Mein Körper macht das einfach. Okay. Und er komprimiert es immer weiter und immer weiter. Und es ist wirklich irgendwann Graphit. Also in der Sowjetunion wurden damit Brennstäbe abgedichtet, was da aus meiner Körperöffnung kam. Du bist kam. Eigentlich wie, wie heißt es nochmal hier, der... der Feuerwehrmann in Tschernobyl. Nee, Futurama Nibbler heißt er, Nibbler, glaube ich. Genau, ja. Dem sein Stuhl ist ja auch hochkomprimiert und damit sehr energiereich. Genau, Antimaterie. Antimaterie kann er sogar kacken. Ich denke auch, dass, also was da an Kohlenstoffatomen auf ein Nanometer kommt, Nanoquadratmeter, ist sehr viel. Okay. Man könnte das dehnen wahrscheinlich auf einen Raum, auf einen Fußballplatz. Kennst du noch diese kleinen Handtücher, die so als kleiner Schwamm kamen oder auch so Schwämme, wenn man die nass gemacht hat, sind die riesig geworden? Nee. Aber also, ich glaube ja, doch. So stark komprimiert, entweder Schwämme oder auch Handtücher und dann hat man die nass gemacht und dann haben sie ihre echte Form entwickelt. Das so stelle ich mir deinen Code vor. Wenn das war eine Graphitstange. Ja. Stellt euch mal das Geräusch vor, ihr steht mal wieder besoffen vor eurer Toilette mit dem Schwanz in der Hand, einer Bierflasche in der Hand. Also eine so Hand. Machst du denn großes Geschäft? Nein, also ich will gerade nur das Geräusch beschreiben. Ah. Und dann, weil ihr so besoffen seid, fällt euch die Bierflasche ins Klo. Und so klingt das Geräusch ungefähr. Besonders bekömmliche Böblinger Biere fallen in die Toilette. Genau, also eine Bierflasche fällt ins Klo, so klang das vorgestern. Und das war mein Stuhltagebuch. Danke, dass Sie zugehört haben. Das war Dinge, die aus Körperöffnung kamen. Dinge, die aus Körperöffnung kamen. Okay, cool. Cool. So, jetzt sind wir bei... Vielleicht sollten wir... Also mir kam nur gerade die Idee, weil du doch so schön erzählt hast, dass wir nächste Folge im Januar, da werden die Leute auf jeden Fall dranbleiben und wieder einschalten. Du fängst jetzt an, Stuhltagebuch zu führen. Und unsere nächste Folge besteht nur daraus, wie du aus dem Stuhltagebuch vorliest. Ja. Eine Lesung. Nee, die nächste Folge ist eigentlich, wollte ich Brunch vorlesen. Komplett. Kannst du auch machen. Ja, also das neue Buch von Jean-Paul Prüm. Kaufen Sie es auf internet.de. Internet, ja. www.internet.de. Brunch von Jean-Paul Prüm eingeben. Kaufen im und übrigens lesen. Im gleichen Verlag oder erschienen, wie dein Stuhltagebuch erscheinen wird. Wahrscheinlich. Also ich, da ich ja jetzt auch Verleger bin, ich würde es anbieten. Da wir da. Ja? Ja. Guck, so schnell kriegt man Verlagsdeal, Leute. Für die Schaumbad Ultras da ein ein Codebuch. Peters Codebuch. Ja. Ja, guck, Leute, so schnell geht's. Man muss einfach nur ein bisschen humoristisch über seine Kackerei lesen. Schon hast du einen Vertragsdeal in der aber Tasche. Aber einzige Bedingung ist, also Titel ist Peters Codebuch oder einfach nur Codebuch. Und Untertitel ist Petzi hat geschissen. Das wäre meine Bedingung. Also, ja, da müssen wir noch drüber. Vielleicht suchen wir doch einen anderen Verlag. Man hat ja häufig auch so Zitate, die hinten auf dem Buch drauf sind, dass ich da einfach dann zitiert werde mit Petzi hat geschissen, Jean-Paul Prüm. Würde ich nehmen. Okay, cool. Das können wir machen. Vielleicht suche ich mir aber doch noch einen anderen Verlag. Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Angebote ein, wo die Kohle am besten stimmt, mache ich's. Okay. Aber mit Petzi hat geschissen und dann so ein Kinderbuch. Ja, Optik. Die Buchhandlung auch gar nicht wissen, wo sie es hinstellen. Das ist ja ein großes Geheimnis, über das nicht gesprochen werden darf. Ich mag den Namen Petzi nicht besonders. Echt? Ist er so? Das hast du mir noch nie gesagt. Ach so. Okay. Deshalb habe ich es auch immer geheim gehalten. Okay. Weil, also wir hatten ja mal die Diskussion auch hier in diesem Podcast, dass du Peti nicht mochtest. Deswegen bin ich extra auf Petzi umgestiegen. Naja, gut. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Jetzt ist die Stimmung im Arsch. Das ist die Stimmung Dinge, die aus Körperöffnung kommen. Genau wie Sachen, die nicht mehr in meinem Arsch sind, nämlich diese Graphitstange. Die liegt immer noch in der Toilette. Ich dachte auch die ganze Zeit. Ja, man kriegt die nicht weggespült. Ja. Man kriegt die einfach nicht runter. Ich hatte auch das Gefühl, dass mich irgendein, also deine Anziehung, wie so ein starker Magnet. Und dann dachte ich, ich habe ja gar kein Metall irgendwie. Wieso werde ich denn angezogen von der Schüssel? Dann war das diese Graphitstange da. Genau. Ja. Die müssen nicht mal magnetisch sein. Muss ich morgen zum Strahlen, Doktor? Ja, nee, das, dieser, ja, ich, irgendwas, Tschernobyl, Feuerwehrmann. Mann. Baut euch euren Gag selber. Wir wechseln jetzt die Kategorien, nämlich zu Waschtipps. Waschtipps. Waschtipps aus der Wanne. Wir sind ja Schaumbad, wir sitzen ja in der Badewanne. Ja. Stimmt. Kleiner Hack, um euer Leben abzuspeisen. Sollen wir so eine Schüssel auf den Tisch stellen, damit wir so tun, als wären wir in der Wanne. So wie in den ersten Folgen, davon super. Kannst du das Diktiergerät, das du bei der Arbeit geklaut hast, dafür nochmal aktivieren? Könnte ich machen, ja. Gut. Wo man mehr Raum als uns hört. Ja. Waschtipps. Ja, wenn ihr euer Waschleben aufspeisen wollt, eine Socke nicht mitwaschen. Wie eine Socke nicht mitwaschen? Also ihr packt eure Wäsche ganz normal in die Wanne, in die Kiste, schleppt die eure 96 Stufen runter zur Waschmaschine. Noch immer eine unserer besten Folgen. Ja, Stufen. Wo du über deine... Und dann macht ihr alles in die Waschmaschine, macht's an, aber eine Socke macht ihr nicht mit rein. Und wo tust du die dann hin? Die wartet dann einfach draußen, solange der Rest wäscht. Hat die dann so einen kleinen Sonnenstuhl oder legst du die einfach so auf den Boden? Nö, die liegt da aus Versehen auf dem Boden oder absichtlich. Und dann nehmt ihr die Wäsche aus der Waschmaschine, tragt sie rüber zum Ständer. Wie viel so ein Butthead wird jetzt wieder produziert, gell? Echt? Ja. Ständer, ja. Voll 90er. Und diese nicht mitgewaschene Socke, die habt ihr einfach da mittendrin in eurem... Also hat sie in den Korb gewartet? Genau. Okay. Ja. Und dann hängt ihr die mit auf und dann hängt ihr wieder ab alles. 4 bis 6 Wochen später. Aber eine Socke ist nicht gewaschen. Und du weißt nie, welche das ist? Ja, man riecht's. Aber trotzdem ist es aufregend. Du weißt die ganze Zeit, in deinem Schrank sind deine, also ich habe so 14 Paar Socken oder so, denke ich mal, besitze ich. Und ein Paar davon hat eine dreckige Socke. Ja, aber wie mocken denn deine Socken nach einem Tag tragen? Schlimm. Ja, scheint mir so. Ja, ja. Ich bin ja so ein Typ. War in deinem Adventskalender vielleicht auch ein Fußdeo? Nee, das nicht. Nee, okay. Ein Fußbutter. Ja, stimmt, Fußbutter. Fußbutter. Nee, ich bin ja so ein Mensch, ich bin so ein Typ. Dessen Füße stinken. Dessen Füße sehr stinken, okay. Ja, macht dir nichts. Ja. Deine nicht? Nee, die riechen wirklich sehr, sehr wenig. Ja, also, wenn du einen Tag Schuhe trugest? Nee, dann, also... Also du, sagen wir, du stehst um 8 auf. Ja. Ziehst um 8:30 deine Socken an. Ja. Und um 9 deine Schuhe. Ja. Und dann hast du einen Tag. Ja. Und dann abends ist auch noch was und so weiter. Und dann irgendwann zwischen 10 und 11 kommst du nach Hause, ziehst deine Schuhe wieder aus und deine Füße waren 13 Stunden im Schuh. Dann riecht sie schon getragen, aber ich würde nicht sagen, dass sie stinkt. Aber mein Leben ist ja vollkommen langweilig. Meistens habe ich um spätestens 18 Uhr die Schuhe aus und liege zu Hause auf Socken rum. Dann lüften die ja auch nochmal durch. Ah, okay. Weil ich esse ja auch zu Hause, im Gegensatz zu dir. Ach so, du gehst immer zum Mittag heim. Nee, aber abends esse ich zu Hause. Ach so. Wir wissen ja von dir, dass du häufig bei Griechen bist, die asiatisch heißen. Tatsächlich war ich heute Abend im Arigato-Abendessen. Siehst du? Souvlaki wahrscheinlich oder so. Souvlaki, also ich hatte... Pass auf. Ich stelle mir mein Leben von dir auch so vor, du machst dein Zeug, was du halt so machst. Weiß ja nicht, was du bist. Klappt Landschaftsgärtner oder so. Und abends gehst du halt dann immer bei irgendwelchen Kaschem, wo man fertiges griechisches Essen bekommt. Genau. Weil du einfach den Heinz Strunk Lebensstil von den guten Büchern von Heinz Strunk weiterleben willst. Genau. Ja. Aber heute war wieder so ein Tag. Also ich bin dahin in die japanische Kneipe, hatte deutsches Bier. Mr. Roboto heißt die Kneipe, gell? Mr. Roboto. Ja. Nee, hatte deutsches Bier, griechisches Essen und amerikanische Zigaretten. Du bist einfach ein Kosmopolit. Ja, das ist Schmelztiegel. Ja. Fehlt noch was? Eigentlich sind die meisten Kontinente sind dabei, oder? Nein, du hast... Australisch. Australisch hat gefehlt. Nee, Moment. Afrikanisch. Deutsches Bier... In der japanischen... Ah ja, stimmt, japanisch. Ich habe irgendwie griechisch die ganze Zeit im Kopf gehabt. Weiß nicht, warum. Ich hatte griechisches Essen. Ja, stimmt, ja. Souvlaki. Ja, du hast Afrika vergessen? Afrika, Australien. Ja, Südamerika auch nicht dabei? Ja, wir nehmen einfach Amerika als Gesamtpaket. Okay. Naja, trotzdem bist du bleibst kosmopolit. Also ja. Ich meine, es war Tomate dabei. Tomate. Tomato, Tomato. Und Tomate ist doch was Südamerikanisches. Nee, das war die Kartoffel. Ja. Ah, Kartoffeln waren auch dabei. Frittierte, Streifenkartoffeln. Französisch. Französisch. Belgisch. Belgisch. Fries. Ich hatte Pommes dazu. Cool. Und was ist denn? Doch, die Kartoffel ist südamerikanisch. Ja, ist sie. Ja, ja. Ja, wunderbar. Meine Zigaretten waren amerikanisch. Ja. Australien fehlt, Afrika fehlt. Ja, man kann nicht alle Kontinente mitnehmen. Ja, was ist denn typisch australisch oder afrikanisch? Da kann man sich ganz, ganz schnell in stereotype Schubladen begeben. Da werde ich nicht mitspielen. Ja, ja. Nee, ich meine, so ein Produkt, was man mit dem Kontinent verbindet, wie Marlboro mit Amerika oder wie gesagt, da Souvlaki mit Griechenland. Ich will mich aber trauen jetzt. Okay, ein Boomerang? Boomerang. Ja, Didgeridoo? Ja, Australien ist sehr leicht. Ja. Und Afrika ist zu, also würde dem Kontinent, Australien ist ja auch ein Land. Pyramiden. Ja, aber das würde Pyramiden. Pyramiden, ja. Pyramiden sind afrikanisch. Da würde dem Kontinent nicht gerecht zu sagen, es gibt eine typisch afrikanische Sache, dafür ist halt der Nordafrika bis Südafrika ja, zu stimmt. Viel. Ja. Wir haben ja jetzt auch Deutschland und Griechenland ist ja auch Europa. Ja. Haben wir auch eben zweigeteilt. Dann sagen wir, nehmen wir Marokko, Kenia und Tansania. Okay. Marokko, Kreuzkümmel. Kümmel, ja. Kenia. Schifffahrt. Schifffahrt. Schifffahrt. Ein großer Kanal. Das ist das Land des Schifffahrts. Haben eine Hafenstadt. Mombasa. Und wen hatten wir noch? Tansania. Tansania. Zu Tansania habe ich wirklich keinen Bezug, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mal einen Flaschenöffner. Das ist aber auch genauso, wie wenn du mich nach Paraguay fragen würdest. Ja, ich hatte mal einen Flaschenöffner aus Tansania. Okay, der Flaschenöffner. Für mich ein Land. Die scheinen für Flaschenöffner bekannt zu sein. Ein Land, in dem man gute Geräte kriegt, mit denen man Bierflaschen oder auch Speziflaschen öffnen könnte. Ja, Tansania und cool. Ägypten natürlich das Land der Pyramiden. Fällt dir noch was zu Paraguay ein? Nee, damit wir gar noch nicht. In Südamerika doch, sind? Dings, Schildkröten. Schildkröten. Schildkröten. Cool. Tansania, Land der Schildkröten. Wir haben jetzt ordentlich Kategorien weggebolzt. Wir hatten Stuhltagebuch, wir hatten ich weiß Dinge, nicht. Die aus Körperöffnung Dinge, kamen. Die aus Körperöffnung, Waschtipps. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt eine kleine Pause. Und nach der Pause, und das ist das Schöne, haben wir noch drei wunderbare Rubriken. Und die wären? Und unsere der hässliche Plural. Die großen drei und? Thomas Müller. Und Thomas Müller, der nicht der Thomas Müller ist, der den Namen der Thomas Müller auch eigentlich gern verdient hat, weil er ein verbissener, komischer Vogel ist und beim FC Bayern spielt. Und auch gerne auf Pferdewirbelsäulen abhängt. Gut, ja. Genießt die Pause. Wir genau, ihr bekommt den klassischen Abbinder zum hässlichen Plural, weil der gehört sich einfach so. Lass uns doch noch eine 90 Sekunden drüber reden. Wieso haben wir dann über eine Runde, schöne Runde Zeit? Also, okay. Viel Spaß in der Pause, bis gleich. Peace. Der hässliche Plural des Monats. Le pluriel, le. Le pluriel, le. Ich habe das mal bei DeepL eingegeben, um Französisch zu sagen. Der hässliche Plural. Plural feo. Feo heißt auf Spanisch hässlich. Was? Wie heißt das? Le oder? Enö. Enö. Le pluriel enö. Pluriel. Le pluriel enö. Das ist echt deprimierend, wie beschissen dein Französisch ist, als du als Franzose. Franzose, ja. Und wie weit entfernt von der französischen Grenze kommst du her? 4 Kilometer oder so? Nee, das war Belgien und Luxemburg. Du verbringst jedes Jahr 8 Monate in Frankreich. Ja. Und du kannst Enö nicht aussprechen. Enö. Ah, doch. Entschuldigung, ja. Ich nehme alles zurück. Ach so, nee, ich habe jetzt gerade Enö. Kann ich nicht. Weißt Ach so. Enö. Ja. Du bist einfach nicht sprachbegabt. Ja. Apropos sprachbegabt und nicht sprachbegabt. Ich habe einen schönen hässlichen Plural. Ich finde den wirklich schön. Also du gibst mir den Singular, ich rate. Genau, so ist unser Spiel. Genau, da müssen wir die neuen Menschen ja mit reinnehmen. Ich denke, es wird irgendwann eine ZDF-Samstagabend-Sendung. Nee, was ich schön fände, wäre, wenn wir auf Arte, weißt du, mit offenen Karten zum Beispiel, so ein 15-Minuten-Format. Ich will eine ZDF-Abend 270-Minuten-Sendung samstagabends auf ZDF. Moderiert von Jörg Pilawa und wir sind die zwei, die an so einem Tisch sitzen und die ganze Sendung kommentieren. Nee. Okay, moderiert von mir. Okay. Und ich mache gar nicht mit, gell? Nee. In deinem Traum. Ja. Was heißt hier Traum? Nachher würde ich ja. Die Verträge sind schon unterschrieben. Die Verträge sind schon unterschrieben. Und es wurde viel gelacht. Kenn ich nicht. Freiheit. Ach so. Freiheit. JBO. Ja, genau. Ja. Die sind übrigens auch mittlerweile so ein bisschen problematisch, weil sie zu viel mit den Onkels rumhängen. Alle. Nur erwähnt. Die sind auch auf diesem Nazi-Festival irgendwo in Dillingen oder so aufgetreten. Ja, komische Band auch. Ja, mit Freiwild zusammen. Yay! Hey, also. Wir sind Rebellen und Opfer zeitgleich. Und man darf ja gar nichts mehr sagen. Und Dieter Nuhr hat sich einen Spontansamen-Aguss, als er die Freiwild-Texte gehört. Genau, und ich gender nicht. So, sagt Mario Barth. Apropos, ich gender nicht. Wie ist denn der Plural von Gender? Der Oktopus. Das weiß ich. Du weißt das? Ja. Okay. Sollen wir jetzt noch ein bisschen spielen und so tun, als wüsste ich nicht? Oder löst es auf einen Schlag Oktopoden? Du weißt das, ja. Ich weiß es, ja. Aber es ist ein hässlicher Plural, oder? Nee, ich finde den sehr elegant. Oktopoden. Der Oktopus, die Oktopoden. Das ist wie ein elegant. Das ist ja wie der Buchstabe H. Was ist der Buchstabe Plural von dem Buchstaben H? H. Ein H, zwei Hs. Hoden. Ha. Nee, was ist der Plural von Hoden? Ja, Hoden ist ja schon der Plural. Höden. Nein, das kann ja gar nicht sein. Hod. Nein, du hast einen Hoden und zwei Hoden. Hoden bleibt Hoden. Der Hode? Zwei Hoden? Egal, Oktopoden, das war dein hässlicher Plural. Ich finde ihn hässlich. Er ist hässlich, aber das ist der Klassiker. Das ist einfach so ein, darüber macht man sich lustig. So, haha, Deutschland, Plural, ha, hier, Atlas, Atlanten, Oktopus, Oktopoden, hahaha. Ha, ha. Ich wusste nicht, dass der so bekannt ist. Ah. Ja. Ja gut, aber ich meine... Aber du bist auch ein Sprachgenie. Ich bin ein Sprachgenie. Und ich lebe an der belgischen Grenze. Ich spreche perfekt Französisch. 800 Tage im Jahr. Ich spreche perfekt Französisch, obwohl ich 600 Kilometer von Frankreich, 600 Kilometer von Polen, 600 Kilometer von Italien, 600 Kilometer von Dänemark geboren bin. Trotzdem spreche ich all diese Sprachen perfekt. Weil du in der Mitte... Inklusive Deutsch, Schwäbisch, Schleswig-Holsteinisch und Böblingisch. Böblingen hat einen eigenen Dialekt. Besonders bekömmlicher Dialekt. Ja. Ja, ich spreche perfekt. Ich bin sowieso sehr geil. Mein Stuhlgang ist toll. Alles an mir ist interessant. Peter. Entschuldigung, ich muss, das muss jetzt mal raus, weil zum Jahresende werde ich immer sehr selbstverliebt. Ja, merke ich schon, wie du meinen schönen hässlichen Plural zerpflückt hast. Ich bin mir sicher, dass alle 400 Milliarden Hörer, die sich jetzt das angehört haben, dachten, ich habe diese Facepalm gehört bis hierher, wie in diesem Meme mit. Ja. Das, ach komm, Oktopus, das weiß doch wirklich jeder. Ja, aber man ist ja auch von James Bonds Octopussy. Da denkt man ja sofort, das ist der Plural. Ich glaube, da geht es um. Ich weiß, das ist eine sexuelle Anspielung. Genau. Ja. Ich dachte, es geht um Katzen. Ach so, ja. Kann auch sein. Kleine Katze. Ich meine, eine Katze ist doch eine, also eine kleine Katze ist eine Pussy oder zu Deutsch Muschi. Ja. Ja. Oder die Frau von Edmund Stoiber, die nennt er nämlich auch so. Stimmt, da war ja was. Edmund Stoiber nennt seine Frau wirklich Muschi. Edmund Stoiber. Apropos Menschen, die sterben. Wollen wir das jetzt machen oder sollen wir noch den Thomas Müller zwischenschieben? Thomas Müller. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich wollte nämlich auch sagen, den habe ich nicht drin. Lass uns noch den Thomas Müller durchfeuern und dann kommt unser Highlight des Jahres. Und da müssen wir uns wahrscheinlich auch nochmal vorbereiten, weil wir unseren Vorspann dafür brauchen für die wir erfunden haben. Deswegen machen wir kurz zwischendrin den Thomas Müller und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal einen Break setzen. Ja. Ja. Warum haben wir die Rubrik eigentlich erfunden, damit wir den anderen Thomas Müller, den Milliarden auf der Welt, eine Stimme geben und man immer an den Bayern Thomas Müller denkt. Nee, weil es der statistisch häufigste Name in Deutschland ist. Thomas ist der häufigste männliche Vorname, Müller der häufigste Nachname. Ja. Und das ist nämlich ganz schön, der Thomas Müller, über den wir heute reden, ist als Thomas Müller geboren worden, hat sich aber... Und gestorben als Thomas Müller. Nee, er lebt noch. Ah ja. Er ist erst 1974 geboren. Hat er geheiratet? Weiß ich nicht, aber der macht auch nur so... Also der ist stark in den evangelischen Stiftungen aktiv als Historiker. Ich glaube, der findet Luther richtig geil. Mm. Ignoriert wahrscheinlich den Antisemitismus von Luther, weiß ich aber nicht, weil viel habe ich nicht über Thomas Müller nachgelesen. Auf jeden Fall hat, glaube ich, Thomas Müller darunter gelitten, dass er nur Thomas Müller ist. Deswegen hat er sich noch einen zweiten Namen selbst gegeben. Thomas Clemens Karl Müller. Nee, Thomas Tassilo Müller. Den Namen hat er sich selbst ausgesucht. Tassilo. Und ich lese jetzt einfach nur die ersten Sätze vom Wikipedia-Beitrag über ihn vor, weil der ist eigentlich ganz schön auch. Mhm. Da ist, steckt auch viel drin eigentlich in den zwei Sätzen. Thomas Tassimo Müller. Tassimo oder Tassilo? Tassilo. Jetzt habe ich mich verlesen. Oh, Fake News. Ja. Ja. Thomas Tassilo Müller. 74 in Leinefelde, also nicht Leinenfelden, sondern Leinefelde, als Thomas Müller geboren. Ist das in Deutschland? Ja, Ostdeutschland, glaube ich. Thüringen, vermute ich. Ist ein deutscher Historiker. Den zweiten Vornamen hat er sich selbst gegeben, um sich von den vielen anderen Thomas Müller zu unterscheiden. Was ist der Plural von Müller? Müllers, würde ich sagen. Hätte ich jetzt in dem Satz gesagt, aber da steht wirklich nur von den vielen anderen Thomas Müller. Und ja. Ich glaube, ich bin mir recht sicher, von dem einen auch. Ja, von dem auch. Thomas Müller. Also diesem ja. Skispringer. Und dann dachte ich, reicht ja schon, aber dann habe ich die nächste Zeile noch gelesen und die ist eigentlich auch ganz gut. Seit 2016 ist er Vorsitzender der Thomas Münzner Gesellschaft. Okay, von welcher sonst? Und, ja. Und er ist noch Vorstand der Stiftung Luther Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Ah, vielleicht kommt er aus Sachsen-Anhalt. Oder aus Thüringen. Ja, ja. Hauptsache. Aber es ist schön, dass Italien. Thomas, als Thomas Müller geboren, hat sich Thomas Tassilo Müller genannt und arbeitet bei der Thomas Münzner Gesellschaft. Ja. Bei Die Schöne und das Biest, The Beauty and the Beast, dem Disney-Film von 1935 oder diesem Grimm-Märchen von 1704, da kommen doch die Sachen zum Leben, so der Kerzenständer. Ja. Und die Teekanne und so weiter. Weißt du, wie die Tasse heißt? Thomas Müller? Nee, Tassilo. Tassilo. Tassilo. So heißt das macht Sinn. In ja. The Beauty and the Beast, die Tasse heißt Tassilo. Vielleicht war er großer Fan von The Beauty and the Beast. Wahrscheinlich. Ja. Tassilo. Ich dachte, das wäre ein Disney-Name. Gibt es den wirklich als männlichen Vornamen? Er hat ihn sich als zweiten Vornamen gegeben. Da kannst du dir eigentlich alles geben. Da kannst du dir, könntest du dich auch zum Beispiel Danger nennen. Jean Danger Prüm. Jean-Paul Danger Prüm. Also das wäre ja ein dritter Vorname. Ja. Ja. Nee, das ist ein Bindestrich bei Jean-Paul. Ach so, ja, Jean-Paul Danger Prüm. Ja. Guter Name. Oder Peter Danger von das Schaumbad. Ja. Ja. Ja. Gut, wir Adeligen haben ja eh neun Vornamen oder so. Ich bin ja noch immer ein bisschen, ich fühle mich auch, ich glaube, so fühlte sich der eine Typ, der glaube ich auch mittlerweile bei Matzen ausgestiegen ist. Das waren ja alles Brüder, die mit Nachnamen Matzen heißen. Oder sind es noch? Und dann war aber noch ein anderer Typ dabei, der kein Matzen war. Das ist Thomas Müller. Thomas Müller wahrscheinlich, ja. Thomas Müller von Matzen. Auf jeden Fall, alle benennen sich mit dem Familiennamen und der eine hat den aber gar nicht. Und so fühle ich mich auch immer im Schaumbad, weil du heißt ja bürgerlich schon von Schaumbad. Thomas Müller von Schaumbad? Genau. Und deswegen denke ich immer, ich bin der andere. Weißt du, das ist so wie, ja, halt auch so Bands, die sich Frank Turner and the Sleeping Souls, weißt du, und die anderen. Me first and the Kimmy Gimmies. And the others. And the others. And the others mit Nicole Kidman. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Ja, aber war eine schöne Folge Thomas Müller. Ja. Der andere Thomas Müller. Danke, dass Sie zugehört haben. Schalten Sie das nächste Mal ein bei Thomas Müller. Thomas Müller. Dann verraten wir, wer der siebte Beatle war. Nämlich Thomas Müller. Thomas Müller. Der sechste war Yoko Ono. Sollen wir die großen drei heute einfach so abfeuern? Andere Podcasts legen da so viel Wert drauf, dass sie immer abfeuern. Wir feuern die heute einfach so ab, ohne unseren Abbinder. Weil Abbinder sind eh für Leute, die faul sind. Wir waren faul, wir haben es technisch nicht vorbereitet. Genau. Wir singen es jetzt einfach. Die großen drei, definiert von Dimmermann und also Peter Mann und Scholz. Schon Problem. Okay, ja, war doch wie im Original. Nicht schlecht. Ja. Gut, super. Klar, warum klatschen da Leute? Keine Ahnung. Okay, cool. Da sind wir. Ich habe extra nochmal, ich habe die letzte Folge schon erwähnt, aber da habe ich sie nicht mehr vorgelesen. Ich habe extra nachgeschaut, wen wir letztes Jahr hatten. Unsere Top 3 vom letzten Jahr. Genau. Also die 2023 unserer Meinung nach gestorben wären. Ich muss ehrlich sagen, wir hatten keinen Treffer, aber leider teilweise. Du blödes Arschloch hast die Frau von jemandem getötet, weil du den Namen wahrscheinlich ohne Vornamen gesagt hast. Und zwar war meine Tipps Tommy Gottschalk. Man muss ehrlich sagen, nach seiner Wetten, dass Ansprache am Ende der letzten Wetten, dass Folge hat er sich medial teilweise getötet. Aber er ist noch nicht tot. Aber er hat die Dieter-Nur-Nummer mit heute, darf man gar nichts mehr sagen. Deswegen jetzt höre ich auf. So. Genau, also er hat sich nur so halb getötet. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ich habe Tommy Gottschalk letztes Jahr noch voll in Schutz genommen. Als der große Showmaster und so. Also ja. Ich war noch richtiger Tommy Gottschalk-Fan, hat sich geändert. Ich hatte König Charles. Genauso wie du. Da kam wir hatten den doppelt. Wir hatten den doppelt, wollten den aber auch beide behalten, weil es halt eine Ironie des Schicksals gewesen wäre. Da war frisch die Königin auch genau. Tot. Die, seine und, Mutter. Der 180 Jahre wartet, bis er König ist und dann im ersten Jahr seiner Herrschaft stirbt, hätten wir sehr ironisch gefunden. Deswegen, also wir wünschen ja niemandem in der Todesliste was Böses. Nein. Außer dem, den ich als letztes hatte. Ich hatte nämlich noch Putin und du hattest Gerhard Schröder noch. Neben Prinz ist eigentlich König Charles. Eine dieselbe Person. Genau. Und wen hatten wir noch? Dann hast du Jimmy Carter gehabt und du blödes Monster, du Arschloch, hast deine Frau getötet. Sorry, Carrie oder wie hieß sie? Carrie Carter, glaube ich, hieß Carrie, sie wirklich, ja. Oder aber du klingt gut. Ja. Also die Frau von Jimmy Carter. Ja. Die First Lady. Mrs. Carter. AD. Ja. Die hast du dann doch über Bande sozusagen. Ja. Ja, sorry, Jimmy. Tut mir leid, passiert. Naja, und ja, dieses Jahr beginnt jetzt mit den großen drei, die wir dieses Jahr töten wollen. Töten, nee, genau. Wollen. Jetzt habe ich wollen gesagt. Also ich hoffe, dass das BKA mein Notizen-App nicht mitliest, weil bei mir steht wirklich da Töten-Doppelpunkt und dann stehen drei Namen. Okay, bei mir steht zum Glück nur meine Top 3, aber dann tauchen da auch drei Namen auf. Möchtest du anfangen mit deiner Nummer 3? Meine Nummer 3, eine Person, die 2024 höchstwahrscheinlich sterben wird, ist Gregor Gysi. Gregor Gysi? Gregor Gysi. Den habe ich letztens noch in einer Talkshow gesehen, da war er sehr fit. Ich habe ihn noch in der Wolfgang Schäuble-Doku gesehen, letztlich. Wolfgang Schäuble ist kürzlich verstorben. Ja, vor 2 Tagen, glaube ich. Vorgestern oder vor 3 Tagen. Ich am Wenn ihr das hört, vor 4 Tagen? Am 26.12. Ja. 2023, genau. Und in dieser Doku habe ich, also was heißt Doku? Ja, doch, also eine Reportage über das Leben von Wolfgang Schäuble. Und da war ein, so ein Talking Head eben Gregor Gysi. Und der sieht so fresh aus. Der könnte 45 sein, finde ich. Ja. Gregor Gysi sieht aus. Deswegen finde ich einen mutigen Tipp. Als hätte er einen Podcast mit seinem Kumpel. Ich glaube, der ist super fit. Der ist so alt wie wir ungefähr. Ja. Aber er hat irgendwas erzählt. Gregor Gysi macht auch dieses Mal bei uns Praktikum im Podcast. Ja. Der ist unser diesmonatiger Praktikant. Genau. Aber deswegen guckt er jetzt auch gerade traurig. Genau, ja. Das ist ein Geheimtipp. Ja. Okay. Und nee, weil in diesem Wolfgang Schäuble-Ding hat er erzählt, dass Schäuble zu ihm kam an seinem 70. Geburtstag. An Schäubles oder Gysis? Gysi ist anscheinend schon 70. Ja, der ist schon recht alt. Und wer so fresh aussieht mit 70, hat was zu verbergen. Okay. Nämlich den Tod. Gregor Gysi wird leider 2024 sterben an Freshness. Und zu viel thüringischer, eingekochter Sülze. Gut. Ja, Gregor Gysi ist mein Platz 3. Spannender Platz. Ja. Mein Platz 3 ist mein Platz 1 aus dem letzten Jahr. Aber auch nur, weil ich keine Lust mehr auf ihn habe. Das ist wirklich so ein Platz, das haben wir schon häufig diskutiert. Ich weiß, wen du meinst. Helmut Schmidt. Helmut Schmidt ist tot. Ah. Ja. Er hat sich tot geraucht. Nee, auch ein Mensch, der viele Jahre in der DDR verbracht hat. Wladimir Putin. Ich setze ihn nochmal für 2024 drauf. Dachte ich mir. Ja. Wenn er schon nicht nach Den Haag kommt, sollte er zum Sensemann kommen. Ja. Ja. Das ist ein sehr politischer Platz wieder. Auch eher, also da ein ethisch-moralisch wünsche ich mir das. Haben wir viele Diskussionen drüber gehabt. Genau. Im Privaten. Ja. Wünscht man Menschen den Tod? Ich sage nein. Ich wünsche Wladimir Putin auch einen Expresszug nach Den Haag. Es wäre nicht schade, wenn man ihn tötet, aber ich finde solche Aktionen wie Bin Laden in Pakistan erschießen, völkerrechtswidrig, also sowas. Oder was würdest du dir wünschen, dass er an seiner schweren Parkinson-Krankheit verstirbt? Nein, ich wünsche ihm natürlichen Tod, keinen Anschlag oder sonstiges. Ja. Also keinen völkerrechtswidrigen Tod wünschst du ihm? Nee. Also eher so... So ein Stalin-Tod? Ich fände eigentlich einen gerechten Tod, weil ich davon überzeugt bin, dass Wladimir Putin sehr viele Menschen auf seinem Gewissen hat, auch vor dem Ukraine-Krieg, mit Geheimdienstmethoden. Ich wünsche ihm, dass er sich selbst aus Versehen einen Polonium-Tee macht. So ein Ironie des Schicksals-Moment. Hm. Das hat er wahrscheinlich meistens nur beauftragt, aber da er so denkt, ohoho, dem schütte ich mal was rein, der nervt mich gewaltig und dann trinkt er aus Versehen selbst den Tod. Weil er das Glas so vertauscht. Genau, und dann weiß er nicht mehr, wie 80er-Jahre Agentenkomödie. Genau. So, ja. Nawalny, willst du noch einen Sprudel? Genau. Und dann schiebt er den über seinen langen Tisch und dann ups, oh, bin ich doof. Genau, so ein Tod so wünsche ich Wladimir Putin. Ja. Also, genau, so kann man zusammenfassen, weil ich glaube, da würde die Weltlage noch mal ein bisschen weniger kompliziert machen, auch wenn man Angst hätte, wer kommt nach, aber egal, es würde die Welt erstmal weniger kompliziert machen und ich wünsche ihm einfach einen Slapstick-Tod. Das ist ja die dritte Todesmöglichkeit. Es gibt ja zwei bekannte Todesmöglichkeiten, den Hitler-Tod und den Stalin-Tod. Und das ist der Slapstick-Tod. Und dann an den Speer-Tod gibt es noch, Albert Speer-Tod. Die ganze Zeit leugnen, was man da verbrochen hat. Und dann am schlechten Gewissen sterben? Nee, er ist ja, was hat er gekriegt? In Nürnberger Prozessen irgendwie 30 Jahre, dann wurde er nochmal freigelassen und dann hat er mit irgendeiner Prostituierten georgelt und ist dabei gestorben. Das ist auch ein Slapstick-Tod. Nee, das ist eigentlich ein ziemlich, also du bist ein böser Mensch gewesen. Ach so, er hat sich da keine Krankheit eingefangen, sondern ich dachte, er hätte einen Tod. Anscheinend. Man erzählt. Ja, man jenseits erzählt. Der Mainstream-Medien wird sich erzählt. Also meine Quelle ist, glaube ich, ZDF History oder sowas. Okay, ja. Obwohl Guido Knopp ist manchmal auch jenseits der Mainstream-Medien. Ja, er hat da mit irgendeiner Frau georgelt und ist währenddessen verstorben. Und dass er das noch in seinem Leben machen durfte, überhaupt. Ja, ist eigentlich eine Frechheit. Ja. Das ist eine Frechheit, genau. Ja. Und dann gibt es den Stalin-Tod, nämlich komplett, den Hitler-Tod, komplett, also alles. Wir alle haben den Untergang gesehen. Den Krieg verloren und dann wirklich ganz am Ende gewesen und dann sich umgebracht, weil sonst keine Ausweg. Und Stalin einfach gemütliches Abendessen gehabt, Gläschen Rotwein. Umfallen. Zu Bett gegangen und dann verstorben, gemütlich. Also neue Art, wie Menschen mit Großmachtfantasien sterben werden, kommt 2024 der Slapstick-Tod. Slapstick. Den man dann den Putin-Tod nennt. Genau, der Putin-Tod. Ja. Wir haben jetzt den Stalin-, Speer- und Hitler-Tod. Jetzt kommt der Putin-Tod vielleicht 2024 dazu. Vielleicht auch einfach mal über einen ausgestopften Bärenkopf gestolpert und mit dem Kopf in die einigen eigenen Poloniumflaschen reingerollt oder so. Genau, wie der Typ bei Dinner for One. Dinner for One. Cool. Genau, mein Platz 2, oder? Ich bin dran mit Platz 2, ist... Ich habe lange gehadert zwischen Miroslav Klose und Josef Haider. Der ist schon tot, oder? Nee, weiß ich gar nicht. Nee, Haider war tot. Haider ist aber ein Haider. Haider ist Satiriker. Und aber auch Österreicher. Ja. Ja, wie Hitler. Ja, oder Haider. Ja, egal. Entschuldigung. Aber Haider ist nicht, Klose ist es auch nicht. Ja, sondern? Sondern J.K. Rowling. Auf ja, guter Weil Tipp. Warum nicht? Ja. Das ist ein Geheimtipp auch wieder. Von einem dicken Burat schlagen oder was? Ich zock die. Du zockst richtig zock dieses Jahr. Ja. Gizi, J.K. Rowling. Rowling ist auch nicht so jung, wie man denkt. Du hast die Alter nicht nachgeschaut, gell? Nee, tatsächlich nee, okay. nicht. Keine Ahnung, wie alt die ist. Die ist, glaube ich, ganz so alt. Ich schätze mal 60 vielleicht. Ja. Sowas. Aber die ist auch, ja, weiß nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht. Aber sie ist. Infizierter ja. Papercut oder so. Wegen Autorin. Ja. Ja. Ja, ist ein gefährlicher Job. Ja, oder ja. Zum Beispiel sitzt sie an ihrem. Ich stelle mir sie an einem sehr teuren MacBook vor, wie sie da reinhackt. Auf der linken Seite Herr der Ringe noch aufgeschlagen, dann noch andere Jugendliteratur, wo man noch abschreiben kann. Schreibt der nächste Harry Potter. Scheiß Transgender. Irgend so ein Das ist nicht natürlich. Ich hasse Transgender. Genau, sowas schreibt sie und dann springt das A ihr ins Auge. Genau. Weil die Federn zu hart gespannt waren an ihrem MacBook. Ja. Ja. Ab, und sie, ja? Ist halt ein Muggel auch. Ja, aber ja. Also ich finde. J.K. Rowling ist. Einen mutigen Tipp. Ist ja. Mutig, aber ich zock dieses Jahr. Du zockst, ja, merke ich. Ja, des Zockens. Ich kaufe mir auch krasse Aktien dieses Jahr. Ich werde mehr Sportwetten machen. 2024 ist mein Gamble-Jahr. Year of the Gamble, nenne ich es. Cool. YG. YG. Year Gamble. Ja, oh, oh. Ja. Y2G. Y to the G. Cool. Warte mal, du hattest jetzt Platz 3 und 2. Nee, ich hatte nur... Ah, du hattest jetzt... Okay. Ich bin mit 2 dran. Jetzt bist du... Oh Gott, bin ich aufgeregt. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Die Haller vor. Palim, palim. Wird. Ich denke, der Tod wird so anklopfen bei ihm. Palim, palim. Er hat eigentlich fast schon eine sichere Nummer. Er wird ja auch mal verwirrter, sonst würde er keine Filme mit Til Schweiger machen. Und er sagt ja auch manchmal komisches Zeug mittlerweile. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe nämlich gedacht, Tommy Gottschalk mache ich nicht mehr. Dann habe ich Mike Krüger gedacht, dachte, nee, Mike Krüger. Auf gar keinen Fall. Das Mike Krüger, vitaler. Ich denke, dass der Mike, ist sogar noch im Kopf geistig fit. Ich denke auch, dass Mike Krüger der nächste Helmut Schmidt wird. Der wird noch mit, ja, mit 104 bei Anne Will sitzen, die bis dahin schon 86 ist. Und dann war ich von den Supernasen weg und dann dachte ich, wer ist denn von denen, von so Typen alt? Dann habe ich Otto Waalkes gedacht und dann habe ich gedacht, nee, Otto Waalkes nehme ich auch nicht. Aber da war ich schon im Norden und dann habe ich gedacht, Dieter Haller vorne. Und dann habe ich mal nachgeschaut, der gute Mann ist 1935 geboren und mittlerweile 88 Jahre alt. Ja, guter Call. Ja. Also der sieht alt aus auch. Ja. Und wie gesagt, jetzt sind wir nicht mehr im Wünschen, sondern wir sind nur bei Wahrscheinlichkeiten. Wir machen ja nur eine Vorhersage. Ich will auch nicht, dass aber ich Miroslav sag mal, Klose. Nee, wen habe ich getötet? Miroslav. Nee, J.K. Rowling. J.K. Rowling. Ja. Stirbt. Aber du. Wen hatte ich noch? Ich habe schon wieder vergessen. Gott, mein Gehirn. Ach, Gregor Gysi. Den will ich auch nicht tot sehen. Gregor Gysi. Gar nichts gegen Gregor Gysi. Ja, und ich habe jetzt Dieter Hallervorb auf der Liste und befürchte mal für ihn, dass 2024 der große Palim Palim an die Tür klopft. Ja. Palim Palim. Oh, ich sehe auch schon die Schlagzeilen, wenn man auf Zeit Online angeht, wenn er dann irgendwie am 6. Er wollte sich 9. immer, ich glaube, da kommen auch so richtige Feuilleton-Artikel wie, er wollte sich immer vom Didi lösen, aber der Didi war seine Tür zum Erfolg. Weil Dieter Hallervorden wollte ja irgendwann immer Didi Hallervorden genannt werden, weil er die Didi-Show ja auch war eine Sache. So wie Christoph Maria Herbst immer Stromberg sein wird. Ja. So war Dieter Hallervorden halt auch lange Didi. Und dann kommen nämlich so Sätze dann so wie, aber in seinen späteren Jahren hat er noch zum seriösen Kino gefunden, wie im Til Schweiger-Film. Der doppelte Didi. Kopf. Der doppelte Didi. Super Film. Das ist ein guter Film. Ja. Den gibt's auch. Ja, ja, ich weiß. Ich lag mal mit 42 Grad Fieber in einem ägyptischen Hotel und habe der doppelte Didi geguckt. An Weihnachten. War geil. Es klingt eigentlich wie... Klingt wie ein Heinz-Schunk-Roman. Ja, oder wie ein eigener Film. Also die Handlung von dem Film ist halt das, was du da erlebt hast. Ich hatte so hohes Fieber, dass ich meinen Stuhlgang nicht mehr kontrollieren konnte und tatsächlich durchgehend ins Bett geschissen habe. Das hätte passieren sollen, seitdem du dein Stuhltagebuch, also ab jetzt. Wird nie wieder passieren, seitdem, ab dem. Na, ich habe schon mal von dir von der Flugreise gehört, die, ich glaube, das hast du auch hier im Podcast immerhin angedeutet. Mehr sagen wir dazu nicht. Da da habe ich es dann aufs Klo geschafft, ja. Da, aber wo du Ägypten, keine Sitzplätze hast, du nochmal so auf Toilette geschafft. In Ägypten war ich so krank, dass ich wirklich durchgehend ins Bett geschissen habe. Und hab nebenher, da kam, das war so ein, kamen drei Diddy Hellerforden-Filme nacheinander. Und kurz war ich mal wach, nämlich beim doppelten Diddy. Ein guter Film. Der doppelte Diddy hat dir sozusagen das Leben gerettet. Ich denke auch. Ja. Ohne sonst hättest du nicht zu viel auf das. Ohne Dieter Hellerforden würde ich nicht hier sitzen. Ja. Und jetzt wird er sterben. Aber genau. Er hat ein erfülltes Leben und der Artikel wird richtig gut über ihn. Ich wette, bei allen Zeitschriften liegt der schon in der Schublade. Wir gehen jetzt zu Platz 1, habe ich gehört, habe ich gelesen. Peters Platz 1. Mein Platz 1 ist, man darf sich wiederholen, man muss sich wiederholen. Es ist einfach, dieser Mann wird am 1. Oktober 2024 100 Jahre alt. Und dieser Mann war mal Erdnussfarmer? Erdnussfarmer in Amerika. Und Präsident und liebender Ehemann von einer Frau, liebender Ehemann, die kürzlich verstorben ist, und Pilot. Gab es schon Flugzeuge, als er jung war? Nee, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, er war Pferdesoldat, Ritter. Ja. Und er wird wahrscheinlich, ich glaube, er war sogar mal Lanzenknecht von einem Ritter. Genau. Ja. Er wird dieses Jahr sterben, leider. Irgendwann. Im September. Im September. Am 6. oder so. Jetzt musst du den Namen trotzdem noch sagen. Jimmy Carter. Finde ich, er ist ja bei dir auch ein Dauerbrenner. Ja. Und jetzt, wo seine Frau gestorben ist, da hat man ja häufig, wenn die Liebe des Lebens weg ist, verliert man ja auch so ein bisschen den Lebenswillen. Genau, wie Sunke Schröder. Ja, genau. Ja. Was? Also, wenn sie mal stirbt, dann ach so, okay, wird ja. Gerhard ja. auch sterben. Ja, oder Yoko Ono hat John Lennon scheinbar nie geliebt, sonst wäre sie jetzt schon längst tot. Ja, ja. Ach, ja. Lebt die noch? Yoko Ono lebt noch. Ah, die steht wahrscheinlich bei dir auf Platz 1. Genau, also mein Platz 1, Jimmy Carter, sorry. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon 5-mal benutzt. Das ist einfach ein bisschen ein Cheat oder ein Hack, den ich da benutze. Nee, man hat jedes Jahr 3 frei. Aber der Mann ist einfach 99. Ich finde es legitim, auf ihn zu setzen. So wie Helmut Schmidt, wie alt ist der geworden? 97, 98. Ja. Und er hat geraucht wie ein alter Diesel. Genau, man denkt so, ah, der wird schon noch durchhalten. Aber na, Jimmy. Hoffentlich erst nach dem 1. Oktober. Das würde mich freuen. Weil der wird am 1. Oktober 100. Okay, die macht er noch voll. Da drücken wir ihm fest die Daumen. Ich hoffe, Oktober, November, Dezember 2024, Jimmy. Wir müssen ja tippen. Das ist einfach die Tradition im Schaumbad. Wir wollen das ja auch nicht. Ich hoffe, du hast nicht den gleichen Platz 1 wie ich. Was ist denn dein Platz 1? Yoko Ono. Nein, war ein Witz. Aber ähnlich verrückt. Nina Hagen. Mhm. Du hast den Farbfilm vergessen, mein lieber Michael. Peter Bär. Und zwar Nina Hagen ist erst 68 Jahre. Genau, so alt ist sie gar nicht. So alt ist sie gar nicht. Älter als J.K. Rowling. Ich habe dafür aber auch, ich habe eine Begründung, warum ich Nina Hagen ausgewählt habe. Weil die denkt ja sehr, also die lebt ja schon in ihrer eigenen Welt geistig. Also ob sie hier noch ist, weiß man gar nicht. Aber ich vermute, Nina Hagen hat recht und wir werden alle irgendwann von Aliens entführt. Und weil sie so stark dran glaubt, wird sie nämlich, und deswegen tippe ich auf Nina Hagen, Nina Hagen wird nächstes Jahr von Außerirdischen entführt werden. Und alle denken, sie ist tot. Aber in Wirklichkeit ist sie wirklich nur von Außerirdischen entführt worden. Aber was dann sie ist immer sie ja nicht tot. Hat, dann ist ja dein doch, Tipp falsch. Weil in unserer, auf unserem Globus, in der Wahrnehmung, wird dann von den, gehen alle Menschen davon aus, Nina Hagen ist tot. Ah, sie wird dann von den Behörden für tot erklärt. Ja, ihr Körper bleibt ja hier. In ihrer transzendentalen Welt wird ihre Seele ja von den Außerirdischen abgeholt und sie lebt irgendwie als Wuschel-Leuchtwesen irgendwo in einem Raumschiff. Also Nina Hagen existiert noch als Seele. Und woran stirbt sie physisch? Ja, vom Abholen. Keine Seele, kein Körper. Ja. Das ist eine feste Regel. Das kennen wir aus 1000 Filmen. Keine aber Seele, kein Körper. Aber es ist nicht sowas wie, sie fängt dann irgendwann an, ich brauche keine feste Nahrung mehr, sondern ich ernähre mich jetzt nur noch von Licht. Nee, das, ich glaube, das denkt sie jetzt schon und ist dann heimlich unter der Decke oder so, weil sie dann doch einen Hunger kriegt und denkt dann aber, das sind Lichtkekse. Nee, das weiß ich nicht, aber also ich finde einfach die Vorstellung ganz schön finde die Vorstellung ganz schön, dass Nina Hagen in Wirklichkeit das, was sie immer dachte, wirklich stimmt, dass ihre Seele in einem Raumschiff sitzt und ihr Körper aber hier tot auf der Erde liegt und alle trauern um Nina Hagen, aber dabei ist sie gar nicht tot, sondern ist im Raumschiff. Fände ich eine gute Story. Ist eine gute Story. Die dann in 200 Jahren rauskommt, wenn Nina Hagen wieder mit ihrem Raumschiff zurückkommt. Mit Dings zusammen, mit diesem Rock, King of Rock. Wie heißt der? Elvis Presley? Elvis Presley. Über der hat das Rock nicht erfunden, aber ja. Ja, aber King, ja. Aber der hat Yoko Ono erfunden. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber der Typ, über den hat man es doch auch immer gesagt. Ja. Oder Michael Jackson? Ich glaube, der ist in einer ganz, ganz komischen Welt, hoffentlich. Ja, der ist... Aber der wird wahrscheinlich auch bald sterben. Michael Jackson? Ja, der ist schon tot. Gut. Michael Jackson ist tot? Genau wie Silvio Berlusconi. Der ist dieses Jahr gestorben. Sorry, alle Silvio-Fans, alle Mick-Fans, Mick Jackson. Ja. Mick Jagger. Mick Jagger wird wahrscheinlich auch bald sterben. Mickey Jaggy. 600 Jahren. Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben getötet. Gregor Gysi, J.K. Rowling, Jimmy Carter. Wladimir Putin, Didi Hallervorden, Nina Hagen. Sehr gut. Cool. Sechs Menschen weniger auf diesem Planeten in 12 Monaten. Schade, wirklich. Sorry, Welt. Es werden wahrscheinlich auch leider noch viele andere 100 Millionen Menschen sterben. Viele einfach so, viele wegen Arschlöchern und viele auch zum Spaß. Viele Menschen werden aber auch weiterleben. Okay. Unter anderem wir beide. Und hoffentlich, nächstes Jahr gibt es 13 neue Folgen. Ihr feiert jetzt Silvester wahrscheinlich. Momentchen. Oder ihr hört diesen Wahnsinn verkatert. Momentchen, ich habe noch eine Sache versprochen. Ich wollte noch einen Wohnort liegen von einem deutschen Witzbildzeichner. Ah, ja. Genau. Scheiße. Das werde ich jetzt tun. Herr. Als Neujahrsgeschenk. Krieg forever. Nee, Ralf Rute kommt aus Bielefeld. Ralf Rute kommt aus Bielefeld. Schade. Ralf Rute kommt aus Bielefeld. Ralf Rute kommt aus Bielefeld. Ralf Rute kommt aus Bielefeld. Ralf Rute kommt aus In Bielefeld. In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr oder hallo im neuen Jahr mit, ja. Genau, und wenn ihr geile Leute seid, lebt möglichst lang weiter. Wenn nicht, von mir aus auch, ist eh alles egal. In 100 Jahren seid ihr auf jeden Fall tot. So. Außer ihr seid Jimmy Carter. Bin gerade ausgegangen. So wie dieses Jahr. Ich bin gerade ausgegangen. So wie dieses Jahr. Also falls ihr uns 2023 hört. Ich war kurz aus. Ach so. Ja. Ich hatte irgendwie Angst vor Klagen von Ralf Ruder. Aber das steht auf Wikipedia. Ich habe da gar nichts geleakt. Naja. Lest mehr Wikipedia. Ja, Wikipedia, wie die Fans sagen. Echt? Um sich von hier diesem Bulli... Rip-Off von Wiki abzugrenzen. Sagen Sie Wikipedia. Okay. Wenn das mal ein Ende für dieses Jahr war, fühlt euch gedrückt. Ja. Peter wird euch gleich noch beschimpfen. Genau. Ciao. Sorry, dass wir existieren. Tschüss. Tschüss.